Wahlen und Wahlsysteme. Problembeschreibung. Ob es nun um die Wahl eines Präsidenten oder eines Parlaments geht oder darum, im Rahmen einer Volksabstimmung ein Votum für eine bestimmte politische Linie abzugeben. Wählen ist bei Betrachtung der Vertrauensseite ein extrem einseitiger Prozess. Diejenigen, welche die Wahl aufsetzen und durchführen, haben praktisch die komplette Kontrolle. Kein Wunder, dass es heutzutage praktisch keine Wahl mehr gibt, bei der nicht von Wahlbetrug gesprochen wird. Das kommt in den Industrieländern genauso vor wie in den Drittweltländern. Millionen Euro und viele Arbeitsstunden müssen somit im Vor- und Nachhinein investiert werden, um einen solchen Wahlbetrug zu verhindern oder zumindest im Nachhinein aufzudecken. Die meisten Wahlsysteme mit Wahlkarten etc. sind vergleichsweise primitiv. Doch bisher haben sich erst die wenigsten Staaten getraut, Wahlen zu digitalisieren. Das liegt an einem noch größeren Vertrauensproblem. Was, wenn das System gehackt werden würde? Was, wenn es zu einem Error käme? Wie lässt sich Anonymisierung gewährleisten? Und so weiter. Ich bin mir sicher, wenn du diese Fragen liest, denkst du mittlerweile sofort an Blockchain. Vertrauen, Anonymisierung etc. sind klassische Themen einer dezentralen Blockchain. Die Lösungserklärung. Ich glaube, es gibt fast kein Problem, das heutzutage noch mehr von einer Blockchain-Lösung profitieren könnte, als die Durchführung von Wahlen und Referenden. Eine Wahl-Blockchain könnte für alle Teilnehmer zu 100% anonym aufgesetzt werden. Jeder berechtigte Wähler könnte mit seinem Private Key über die Blockchain signieren, wen er wählen oder wofür er votieren will. Die Wahl- oder Volksabstimmung wäre komplett transparent und diese Transparenz ließe sich optional erst ab einem gewissen Zeitpunkt herstellen, sodass die Wähler selbst nicht durch die Vorabkenntnisse dessen, wie andere Wähler abgestimmt haben, beeinflusst werden. Jeder Teilnehmer könnte die Blockchain selbst nutzen. Das System wäre also komplett dezentral. Da es keine rechenintensive Blockchain wäre, ließe sie sich sogar auf einem Smartphone abbilden. In Ländern, in denen Menschen beim Wählen bedroht werden, könnten diese ihre Stimme von zu Hause aus abgeben. Niemand könnte das System betrügen, da es durch Kryptographie geschützt ist. Wahlbetrug, Fehlauszählungen und so weiter wären also absolut ausgeschlossen. Die Herausforderungen. Was hat Regierungen also bisher davon abgehalten, Wählen über eine Blockchain anzubieten? Die Herausforderungen, Wahlen über eine Blockchain abzuwickeln, sind vielfältig, haben jedoch fast nichts mit der Blockchain-Technologie selbst zu tun. Einerseits gibt es natürlich politische Hintergründe. Länder, in denen Wahlkorruption an der Tagesordnung ist, wollen die Macht nicht abgeben, indem sie Systeme schaffen, welche die Machthabenden vom Thron stürzen könnten. Doch es gibt noch andere Herausforderungen, welche eher logistischer Natur sind und welche wir bereits ein paar Mal angesprochen haben. Wie kann sich ein Wähler zum Beispiel gegenüber der Blockchain eindeutig verifizieren? Wie erhält ein Wähler seinen Wahlschlüssel? Wie wird verhindert, dass Menschen in einem solchen anonymen System nicht bestochen werden? Zu den meisten Fragen gibt es heute noch keine definitiven Antworten, wie auch bei den anderen Applikationen, welche für eine Blockchain-Umsetzung exzellent in Frage kämen. Alternativmöglichkeiten. Mir selbst fällt keine gute Alternative ein. Will man erreichen, dass zwischen Wählern und Gewählten Fairness herrscht? Um die Probleme zu bewältigen, wäre heute ein Mix aus dem derzeitigen System und einer Blockchain die beste Lösung. Leute müssen immer noch in ein Wahlbüro, müssen sich dort per Pass oder Personalausweis identifizieren, bekommen einen per Zufallsgenerator erstellten Schlüssel und wählen in einer abgeschotteten Kabine per Blockchain. Selbst wenn der Private Key gedrückt wäre, die Blockchain könnte so eingestellt werden, dass nachdem einmal abgestimmt worden ist, die Entscheidung nicht mehr verändert werden kann. Man selbst könnte dann immer über den eigenen Private Key sicherstellen, dass die eigene Stimme auch korrekt auf der Blockchain vermerkt würde. Solange niemand anders den Private Key anderer Wähler hat, kann niemand deren Wahlentscheidung einsehen. Alle sehen folglich die Abstimmungen anonymisiert. Die einzelnen Stimmen sind jedoch nicht einzelnen Personen zugeordnet. Es gibt somit mögliche Zwischenlösungen, die müssten nur umgesetzt werden. Ein paar Praxisbeispiele. Genügend Druck aus der Bevölkerung, welche von dieser Blockchain-Applikation enorm profitieren würden, könnte Regierungen dazu bringen, dieses System zumindest testweise auszuprobieren. Die Schweiz, welche ja enorm viele direkte Volksabstimmungen hat, plant ein solches Pilotprojekt eventuell anzubieten. Von meiner Seite erfolgt ein Aufruf an alle Regierungen oder Regulatoren. Wenn ihr für eure Bürger wirklich das Beste wollt, dann heißt es, Flagge zu zeigen und diese tolle Technologie anzuwenden. Ich hoffe, du als Bürger nutzt auch jede Chance, dies von deinem Land zu verlangen, damit die Länder dies nicht nur optional tun können, sondern bald auch müssen. Es wäre zu unser aller Vorteil.